ab, Leute! Wollt ihr wissen, wie das Leben hier so in Bonn ist? Wollt ihr wissen, was in unserer Stadt hier so abgeht? Ja! Dann zieht's euch rein, Mann! Das ist Bonn City, also lauf um mein Leben. In meinem Viertel gibt's keinen Stress. Tausende Regeln, an die sich jeder halten muss. Ansonsten gibt es Streit. Ich mach mir einen schönen Namen mit Miss Price. Bin ein Trendsetter und mach mein Paar damit weg. Alle sagen, ich werd wie ein Afrikaner im Speck. Doch ich hab hellblaue Augen und dunkelblonde Haare. Und es ist kaum zu glauben, dass ich nur noch Porsche fahre. Ich bin hart wie Stein, wie die Freiheitsstatue. Und die ganzen Viper schreien Arthur. Deine Standardreime kann man keinem Mann tun. Du bist einfach scheiße, du liest keine Zeitung. Das ist Bon Collabo, Junge. Und ich mach wieder Promo, Mädels, das ist eure Chance. Ja, denn ich bin wieder solo. Und es stimmt, dass ich hier den allerlängsten habe. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann besucht mich in der letzten Straße. Das ist AOP, jeder kreischt es. Eure Tracks sind mega scheiße. Schaut zu, wie es knallt und er klingt. Und alles, was ihr rappt, ist nicht hängt, sondern Sinn. Das ist AOP, jeder weiß es. Ich kann mir die GEMA leisten. Freut euch, denn ich bin zurück. Aber keiner ist wie ich, denn ich kling verrückt. Das ist Bonn City, also lauf in mein Leben. Ich seh den Dreck auf dem Boden, hier gibt's kein Überleben. Es ist benebelt und grau, so sieht das Leben hier aus. Ich geh durch finstere Straßen, auf den Wegen liegt Laub. Gibt es Ärger, lass ich besser meinen Anwalt regeln. Hier gibt's an jeder Ecke eine Apotheke, weil hier schnell was passieren kann, du kennst dich nicht aus. Alle Menschen wollen Frieden, doch sie ändern sich kaum. Die ganze Welt ist versaut, ich frag mich, was kann ich noch machen? Unser Ruf ist geschehen. Ich schon alle Hass und Kanacken. Ich bin hier, um euch zu zeigen, dass es friedlich geht. Man kann alles erreichen, denn es ist nie zu spät. Man, dieser Beat ist great, doch ist nicht selbst gemacht. Über deinen Track hast du gestern selbst gelacht. Ich hab mich daneben benommen. Mann, es kommt, wie es kommt, so ist das Leben hier in Bonn. Das ist AOP, jeder kreischt es. Eure Tracks sind mega scheiße. Schaut zu, wie es knallt und der King flowt. Alles, was ihr rappt, ist nicht Hate, sondern Sinn. Das ist AOP, jeder weiß es. Ich kann mir die GEMA leisten. Freut euch, denn ich bin zurück. Aber keiner ist wie ich, denn ich kling verrückt. Ironie und Flow ist mein Erfolgsrezept. Und ihr liebt es so, wenn ich für Deutschland rap. Ihr seid Fans und ich kann euch ein Pick vor meinem Arsch simsen. Mann, ich steck dich in den Schrank und spiel mit dir wie Bart Simpson. Ich muss mich absichern, später will ich Bader haben. Ich will Fame und Traum, irgendwann werde ich einen Hammer fahren. Ich bin angesagt, mache nun das Beste draus. Deutschland ist am Arsch, weil es endlich neue Rapper braucht. Das ist AOP, jeder kreischt es. Eure Tracks sind mega scheiße. Schaut zu, wie es knallt und nicht klingt. Und alles, was ihr rappt, ist nicht hate, sondern Sinn. Das ist AOP, jeder weiß es. Ich kann mir die GEMA leisten. Freut euch, denn ich bin zurück. Aber keiner ist wie ich, denn ich bin zurück. Das ist AOP, jeder kreischt es. Eure Tracks sind mega scheiße. Schaut zu, wie es knallt und nicht klingt. Und alles, was ihr rappt, ist nicht hate, sondern Sinn. Das ist AOP, jeder weiß es. Ich kann mir die GEMA leisten. Freut euch, denn ich bin zurück. Aber keiner ist wie ich, denn ich kling verrückt. Ja. Bonn City, ja. Und es ist ganz egal, ob Kessen ist, Lessen ist, Boltern, Busch, Brüserberg, Medienhof, Lückesdorf oder Altstadt, Mann. Ganz egal, wo ihr lebt. Der Track geht an alle, die hier in Bonn wohnen. Und es wird langsam Zeit, um die Stadt zu pushen. Hold on, man.